Partei aus tausend gehen. Wir wollen freie Deutsche sein. Wir lassen uns nicht fremd befehlen. Wir werden uns von euch befreien. Schon lang genug waren wir der Knecht, geplündert und geschunden. Wir fordern unser Freiheitsrecht. Nur unser Volk sind wir verbunden. Die Straße grün von unseren Schritten, der Samstag aus unserem Land. Wir haben lang genug gelitten, die Nacht wird jetzt von uns gewandt. Schon lang genug waren wir der Krieg, geplündert und geschunden. Wir fordern unser Freiheitsrecht, nur unser Volk sind wir verwunden. Bleib du jetzt nicht mehr abseits stehen und steh auf für Volk und Reich. Denn sonst wird Deutschland untergehen und das ist uns nun gar nicht leicht. Schon lang genug waren wir der Knecht, geplündert und geschunden. Wir fordern unser Freiheitsrecht, nur unser Volk sind wir verwunden. Schon lang genug waren wir der Knecht, geplündert und geschunden. Wir fordern unser Freiheitsrecht, nur unser Volk sind wir verwunden.